Italien steht einmal mehr vor einem politischen Neuanfang. Enrico Letta ist wie gestern angekündigt von seinem Amt als Regierungschef zurückgetreten. Letta hatte einen Machtkampf gegen seinen Parteikollegen Matteo Renzi verloren. Dieser wird nun als Chef der neuen Regierung gehandelt. Gesucht wird die vierte italienische Regierung in 4 Jahren. Mit der deutschen Wirtschaft geht es weiter stückchenweise bergauf. Das Bruttoinlandsprodukt lag im letzten Quartal 2013 knapp über den Monaten davor. Laut Statistischem Bundesamt lag das vor allem am starken Export. Allerdings ging der private Konsum leicht zurück. Kuschelrekord am Valentinstag. In Thailand haben 26 Paare einen Kuschelmarathon absolviert. Sie umarmten sich genau 26 Stunden, 26 Minuten und 26 Sekunden lang. Einem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde stehen nichts mehr im Wege, erklärten die Veranstalter. Der bisherige Kuschelrekord liegt bei 25 Stunden, 22 Minuten und 36 Sekunden. Der Olympiastart von Felix Neureuther ist wohl nicht in Gefahr. Bei seinem Autounfall zog sich Neureuther lediglich ein leichtes Schleudertrauma und eine Rippenprellung zu. Morgen will er nach Sotschi reisen, wo am Mittwoch der Riesenslalom ansteht. Heute Abend ist noch Fußball-Bundesliga. Um 20.30 Uhr läuten Mainz und Hannover den 21. Spieltag ein. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Möbel Hogelmann. Ihr Küchenprofi mit dem größten Granitarbeitsplattenstudio am Oberrhein. Möbel Hogelmann. Direkt am Flugplatz in Lahr. Staus und Behinderungen haben wir noch ein bisschen was. A5 Karlsruhe Frankfurt zwischen Bruchsal und Kronau. 8 Kilometer stockender Verkehr. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen dem 3 Karlsruhe und Pforzheim West. 8 Kilometer Stau und zwischen Pforzheim West und Pforzheim Ost 5 Kilometer Stau. Blitzer noch zwischen Gengenbach und Reichenbachhöhe Landgasthof und Sand am Tankhof Grün. Ihnen eine gute Fahrt und schönen Start ins Wochenende. Hitradio Ohr! Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher. Everybody out, let's go. Get out. Come on, let's go. Fun time is over. Get out. Hasta la vista, baby. Get out. Get out of here. Well, that's about all the time we have. And this, ladies and gentlemen, concludes our show. Thanks for coming to the show. All right, show's over, folks. We're done. Finito. See the door, use it. Okay, that's enough. Let's everyone go home now. Goodbye, everyone. Nobody escapes us. Sit down. Relax. And enjoy. The worst is yet to come. Try to understand our message. But more important is that you feel our music. Welcome. Enjoy. Activated. Come on, let's work. Einschalten und abheben. Es wird heiß, brandheiß. Schnallt euch an für die extra Portion Spannung und Power. Aufgepasst, die Uhr tickt. Willkommen im Team. Nie den roten Knopf drücken. Hier geht was los, da bleibt kein Auge trocken. Klaus Dieter, setz einen Halben ab. Jetzt komm. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Okay. Oh. den Club gekloppt, bis die Meute tobt. Bekloppt ist doch nur der, der den Tag vom Abend lobt. Denn heute gibt es keine Gnade, jetzt wird hier mal aufgedreht. Heute bleibt die fünfmal gerade, bis hier keine Wand mehr steht. Heute ist kein Tag zum Sterben, heute wird hier Wasser leer. Leute, schwingt jetzt eure Hüften, bis der ganze Laden weht. Nicht aufs Klo gehen. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. Wir tun einfach etwas mehr. Die Pflegezentren der Familie Kenk. Die gute Adresse von Lahr bis Herbolzheim. Für pflegebedürftiges, stilvolles Wohnen und Leben. Ob betreutes Wohnen, Beatmungsdialyse, Tages- oder ambulante Pflege. In den Pflegezentren Kenk sind Sie gut versorgt. Telefon Lahr 922-933. Lahr 922-933. Jetzt durchstarten zu guten Schulnoten. Mit skoyo.de. Deutschlands Nummer 1 Lernplattform. Mathe, Deutsch, Englisch für die 1. bis 7. Klasse. Mit garantiertem Lernerfolg. Skoyo.de. Lernen, wie ich es will. Wo gibt's die schönsten Trauringe zum besten Preis? Klar, bei 123gold.de. Und wo gibt's jetzt zusätzlich 10% Hausmesserabatt? Auch bei 123gold.de. Gestalten Sie mit uns Ihre individuellen Traumringe in Offenburg, Steinstraße 6. www.123gold.de. Jetzt mit 10% Hausmesserabatt. Hallo, wir sind in der Türkei. Wir konnten den Frühbucherrabatten von Schau ins Land Reisen nicht widerstehen. Urlaub in der Türkei mit Schau ins Land Reisen. Jetzt in Ihrem Reisebüro. Hey, sie hatte nur noch Schuhe an. Hitradio Ohr präsentiert den 15. Hexenball der Willstädter Hexen. Am schmutzigen Donnerstag ab 19:59 Uhr in der Hanauer Landhalle in Willstädt. Volles Programm mit närrischen Showeinlagen und der Partyband Move Up. Und am Fastnachtssonntag gibt's den großen Willstädter Umzug mit Narrendorf. Alle Infos auf www.willstädter-hexen.de. Viel Spaß beim Feiern wünscht das Online-Versandhaus billig.de. Im Wilden Westen weiß man, es kann nur einen geben. Einen, der über all die Würze verfügt. Einen, der über all die Röstzwiebeln wacht. Und einen, den es für einen Euro gibt. Doch jetzt sind's zwei. Neu bei McDonald's, der Western Burger Beef und der Western Burger Chicken für nur je einen Euro. Auch im McDonald's 1 plus 1. Willkommen bei McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Hitradio Ohr und Forum Cinemas holen die Stars in die Ortenau. Nämlich den Papa der Kapitolversicherung, besser bekannt als Bernd Stromberg, alias Christoph Maria Herbst. Der Schauspieler und Comedian kommt am 21. Februar ins Forum Offenburg und stellt den Kinofilm zur Kultserie vor. Stromberg, der Film. Jetzt schnell Tickets sichern unter forumcinemas.de. Psst, Versicherungsagenturen, Bürogemeinschaften und verschworene Abteilungen aufgepasst. Hitradio Ohr verlost einen exklusiven Shuttle im Zimbus VIP-Bus ins Forum. Inklusive Sektempfang und Kinotickets. Jetzt Hitradio Ohr einschalten und für den Wettkampf der Abteilungen bewerben. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Freitag ist Codex-Tag. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, Valentinstag. Und heute steigt die Valentins-Single-Party. Hey! Alle Ladies, 10 Euro Verzehrgutschein bis 24 Uhr. Erstens. Zweitens, Love-Letter-Aktion. Armbänder signalisieren den Single-Status. Grün, Single für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag läuft, heißt die Überschrift. Einfach läuft. Mehr braucht man nicht zu sagen. Die Party läuft. Hip-Hop läuft, Techno läuft, R&B läuft, Minimal läuft, Rock läuft. Pop läuft, alles läuft. Das Codewort heißt läuft. Rufe Codex läuft an der Kasse und du kommst Bonusverzehr. Je früher, je besser. Bis 22 Uhr 15 Euro. Bis 23 Uhr 10 Euro. Und bis 23.30 Uhr noch 5 Euro. Ja, was? Super. Mehr Infos unter codex-club.de. Und jetzt die schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mama mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los. Da bin ich wieder, Nachtschwärmer. Seid gegrüßt. Yeah. Hallo. Lust auf eine Party? Ja, in dem Fall erkläre ich hiermit die laufende Woche zur Partywoche. Hurra, Baby! Party! So, Leute, Vollgas! It's a social fan here. People feel it everywhere. can kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you Liverpool Revival. Queen und noch ein paar andere. Hallo Nachtschwärmer, willkommen am Freitag. Hallo Bandis, herzlich willkommen. Wie sieht's aus? Wie war's heute, Al? Mann, ich hasse Valentinstag im Schuhladen. Jede Hausfrau aus dem Viertel kommt reingehüpft und will lila Pumps. Die glauben, das macht sie sexy. Als ob jemand die Schuhe sehen könnte über den quellenden Fleischwüsten ihrer Waden. Er klagt halt immer, hä? Dabei fällt mir ein, ich liebe dich, Anne. Ja, ja, ja. Zubeck, ich weiß, dass du ungeduldig deinem Valentinstagssex entgegenfieberst. Also hier ist der Plan. Ich kann dich reinschieben zwischen dem Spiel Bulls gegen Pistons und der Schwarzwaldklinik. Da sind ja mindestens 4 oder 5 Werbespots dazwischen. Machen wir es denn zweimal? Ja. Music, please. Gemecker der Party-People, die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Welcome to the next level. ...19.30 am Freitagabend. Und hier ist Ice MC. Spezial. Ja, in den 90ern war ja der ISMC ganz dick drin. Nachtschwimmer, ganz klar. Dann grüße ich natürlich alle Fasnachter. Da ist alles still, ich geh. Schillen wie ein Regenbogen. Alle Fasnachter in zweite Radioland. Hier überall geht was ab. Music Power, Power. Hit Radio. Es gibt kein Entkommen, es gibt kein Entrinnen. Once upon a time, not so long ago. She says we're Nachtschwärmer Spezial. That really knows how to party. Hey DJ! I wanna party! What did you say? Do you wanna party? Back again. Take it, do rake it. Let's begin. Party on, party people. Let me hear some noise. DC's in the house. Ginny, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier. Raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Du willst einen Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns? Falco und Money J, einem granatenmäßigen Remix. Ja, Al, wir müssen heute reden. Du musst heute was tun für deine Frau. Ach, wenn es so leicht wäre. Ich mache Sex mit ihr. Nein, ehrlich? Erzähl. Ja, das ist schon Tradition. Jeden Valentinstag erklimm ich diese Stufen, du weißt. Laufe die letzte Meile und springe ins kalte Wasser. Ah. Es ist ein Marsch durch die Hölle für mich, aber ihr scheint es zu gefallen. Du armer. Disco Dancing Grace. Und quatscht und quatscht und quatscht. Dann zockt der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Die Schulze ist abgelassen. Der Action-Fighter. Are you ready? Ready? Tube Radio Show. Exklusiv. Richtig geiles 80er Spezial. Michael Jackson und Man at Work. Traveling in a fire. Oh, das ist ja mal langweilig. Nein, immer noch volles Programm. Champagner für alle. Nach der Werbung geht's weiter. Also, Klimaanlage, CD-Radio-Soundsystem mit MP3-Funktion, Einpackhilfe hinten, elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel, Geschwindigkeitsregler und Begrenzer, LED-Tagfahrlicht. Da bleibt einem die Luft weg. Bei Citroën gibt es jetzt unzählige Extras inklusive. So sparen Sie zum Beispiel beim Kauf eines Citroën Berlingo Selection ganze 4.000 Euro gegenüber der UVP. Jetzt sogar mit günstiger 1,99% Finanzierung. Dieses Angebot der Citroën Bank gilt nur bei teilnehmenden Citroën-Partnern. Citroën. Kreativtechnologie. Rauschen klingt so wunderbar. Im Sommer am Meer. Aber nicht im Radio. Digitalradio mit höchster Klangqualität, einer unglaublichen Programmvielfalt und kinderleichter Bedienung. Digitalradio. Zeit für was Neues. Alle Infos dazu unter digitalradio.de. Digitalradio. Ich will es einfach. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Ja, hallo, hier ist der Willi. Und das ist für meine Kollege der Job. Höre mal, du hast mir noch diesen Nordsee-Katalog. Watt erleben im Wattenmeer gegeben, ne? Also, Jung, jetzt stand ich hier oben auf der Halisch. Und was soll ich jetzt hererleben? Hier ist total tote Hose. Was soll das? Ich sehe nur Ebbe, Matt, Schlamm und Würmer. Wattenmeer. Nee, Wattenkatastrophe. Eben fragt mich eine Frau, ob ich wandern will. Ich sag, wat? Wandern? Da seht die, ja, wat wandern? Ich wat? Sie, ja, wat? Gut, du nicht zu erreichen bist, Jung. Sonst könntest du mal wat erleben. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Männer von Format kaufen ihre Anzüge bei Bonacelli. Feinste italienische Qualität zu Fabrikverkaufspreisen. Bonacelli Fabrikverkauf in Lahr, Lutzbeckstraße. Rüsselsheim. Bei Opel geht's weiter bergauf. Mit dem Opel Adam, Gewinner Best Cars 2014. Und dem Opel Meriva, Mängelswerksieger beim TÜV Report 2014. Jetzt aufsteigen mit dem Opel Blitz Vorteilspaket. Keine Anzahlung, keine Zinsen und attraktive Eintauschprämien. Zum Beispiel für den Opel Astra mit bis zu 3.000 Euro über Schwacke. Okay, Olivier, was hast du uns heute in der Show mitgebracht? Ich bin das so gespannt. Ja, lieber Andy, das ist völlig neu und einzigartig. Das wirst du mir nicht glauben. Okay, tell me, what is it? Also, es macht die Haut nach 2 Wochen glatt und geschmeidig. Wow, oh, wie sich das anfühlt in deinem Gesicht. Oh, ich werde ganz buschig, oh, sagt man hier, glaube ich. Ja? Und die Haare, no. Der Geruch ist sauber und fresh. It's like a Canadian Blumenwiese. Ja, wirklich, wie hast du das gemacht? Das will ich unbedingt auch haben. Ja. Ja, du wirst es mir nicht glauben, aber du musst einfach aufhören zu rauchen. What? Starte jetzt in ein rauchfreies Leben. Alle Infos unter rauchfrei-info.de. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. BZGA. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Freitag. Maximum Clubbing heute Freitag im Codex. Und wie gesagt, ein ganz besonderer Tag. Valentinstag. Und da steigt die große Valentinstags-Single-Party. Da gibt es also einen Poststand. Love Letter, also man kann sich Briefe schreiben. Auch für ganz Schüchterne, weil jeder, der reinkommt, bekommt ja eine Nummer. Dann schreibt man einfach an die Nummer und gibt einen Poststand ab. Dann gibt's die Leuchtarmbänder. Die signalisieren den Single-Status jedes Einzelnen. Und alle Ladies bekommen 10 Euro Verzehrt. Gutschein bis 24 Uhr. Heute im Codex. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Codex läuft. Die Party läuft, Hip-Hop läuft, Techno läuft, Deep House läuft, Minimal läuft, 90er läuft, House läuft, Rock läuft, Pop läuft. Das Codewort heißt Codex läuft. Und das müsst ihr an der Kasse rufen. Dann bekommt ihr Bonusverzehr und je früher, je besser. Zum Beispiel bis 22.30 Uhr bekommt ihr 15 Euro Bonus, bis 23 Uhr noch 10 Euro und bis 23.30 Uhr noch 5 Euro Bonus. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow. Wow. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. 19.53 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Fasnachtszeit. Und da versuchte auch Tony Marshall, der ja früher der König der Fasnachtszeit war, bei QVC seine CD loszuwerden. Hier ist was von Oliver Kalkofe. Ja. Die doofe Witze-Ecke. Dieser Titel geht Ihnen nicht mehr aus dem Ohr. Und jetzt würde ich vorschlagen, drehen Sie den Fernseher so laut, wie es nur geht. Unterhalten Sie die gesamte Nachbarschaft, unterhalten Sie die gesamte Straße. Hier ist die schöne Maid, der Gassenhauer, der exklusiv auf dieser CD vertreten ist. Wir singen Tralala und tanzen Rocksassa. Wir wollen fröhlich sein und uns des Lebens freuen. Wer weiß, wie lange das noch geht. Wer weiß, wie lang die Welt sich dreht. Sing! Schöne Maid, hast du heut für mich Zeit? Ho, ja ho, ja ho! Sag bitte nein, heute Nacht ist Bingo im Heim und ich muss vorher noch aufs Klo. Ja, warte mal, du Schnippelbabbelbu! Toni Aschmann, ich bin wirklich so stolz und glücklich, dass ich mit dir diesen wunderbaren Welthit zusammen singen darf. Ja, schöne Maid, bist du auch schon so breit. Ja, mein größter und einziger Hit. Wunderbar. Wer sind Sie eigentlich? Und warum haben Sie keinen weißen Kittel an? Nein, nein, nein, ich bin gar nicht dein Pfleger, Toni. Ich bin Sascha Heiner, der Grinselurch von QVC, der singende Zappelkasper des Verkaufsfernsehens. Kenne ich nicht. Auf Wiederschauen. So, ich würde jetzt auch gern mein Lied weitersingen. Also so ein Spaßvogel. Nein, nein, Toni, das ist jetzt gar nicht mehr dein Lied, das ist jetzt unser Lied. Was? Aber das war mein einziger Hit. Meiner. Den können Sie mir doch nicht einfach wegnehmen. Das ist Hitnapping. Aber Toni, du musst mit der Zeit gehen. Keiner will mehr so einen alten Moppelbären sehen, der sich sein Brusttattoo auf den Kopf genagelt hat. Damit diese gesungene Beischlafaufforderung überhaupt noch wer spielt, brauchst du heute eine pfiffige musikalische Sättigungsbeilage. So wie mich. Na gut, dann sing ich jetzt eben. Heute hauen wir auf die Pauke. Und hauen wir auch schon längst aufgekauft und umgetextet. Singe ich jetzt immer als Eröffnung in meiner Shopping-Show für Fußcreme und Hühneraugensalbe. Heute schmieren wir uns die Mauke, heißt das jetzt. Oh, so endet also die große Karriere von Toni Marshall. Sorry, aber den Namen Toni Marshall habe ich auch gekauft. Du heißt ab heute Peter Plauze, Lockenstruppi oder der Schamhaar-Schorsch. Scheiße. Ah, und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. And I don't even trust myself. And baby, I could use your help. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Afraid of no good. Don't you tell me to smile. You stick around and make it with your wild. Numbers beyond what you can tell. Fingers beat cause I'm so versatile. Style, profile, I said. It always makes me back when I hear ooh, yeah. From the heart you never had to the now. I brought my memory to the very last mile. Well, if you battle me, I'll feel profile. You will always sing my style. Get knocked out, but I can overcome. Get the hell gonna keep me down. Gotta get knocked out. Okay, I ain't afraid of no ghost. This indecision bugging me. If If you don't want me, set me free. Exactly who am I supposed to be? Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I stay or should I go? Voll krass. Hallöle. A broadcasting station. We have now taken over your radio. Nach 20 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. You can touch this, huh? Quick James Spezial. Every day I'm shuffling. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever doing this when others making records that this don't hit. I'm going around the world from London to the Bay. It's hammer, go hammer, and the hammer, yo hammer, and the rest can go and play. I'm going around the world from London to the Bay. It's hammer, go hammer, and the hammer, yo hammer, and the rest can go and play. I'm going around the world from London to the Bay. It's hammer, go hammer, and the hammer, yo hammer, and the Und dann grüßen wir ja alle Fasnachter. Das geht ja immer mehr dagegen. Und es geht überall schon voll ab. Ja, selbst bei mir hier, ganz klar. Ja. Animal Spezial. So ist es. Lass uns lustig Liebe machen, alle diese wilden Sachen. La la la la, la la la la, la la la la la la. Woo, Party! Und ab geht's. Das ist der Freitag.

Decke. Ja, höchste Zeit, ha? So, aber mal schauen. Ein junger Mann beschwert sich beim Apotheker. Hallo, sieh, die bunten Kondome, die ich gestern gekauft habe, die färben ja ab. Ja, sagt der dahinterstehende Opa. Und umknicken, das tun sie auch. Oder habe ich ein paar gute Fasnachts-Anmachsprüche? Zum Beispiel, er zu ihr, ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Ja. Oder der, Sex macht schlank, lass uns gemeinsam abnehmen. Ich würde gern mit dir frühstücken, darf ich dich zum Abendessen einladen? Ja. Eine Frau kommt zum Frauenarzt. Er, und, was hat der Doktor gesagt? Sie, ich hätte einen Busen wie eine 20-Jährige. Er, und was hat er über den Arsch gesagt? Über dich haben wir nicht gesprochen. So ist es, genau. Halb neun, wir haben noch gar nicht richtig angefangen hier. Wollen wir erstmal alle begrüßen hier, ja. Ja, servus. Witzi, hallo. Das ist Radio. Putzt eure Ohrmuscheln, ihr Freaks. Das halte ich im Kopf nicht aus. Den Kerl haben seine Eltern wohl als Kind zu heiß gebadet. Alles total normal? Hier ist das Chaos vorprogrammiert. So, und jetzt sind wir bei der Phase. Ja, das waren die Wassersitz vor um die 20 Jahre, ja? Da gab's noch kein Mickey Krause und dergleichen. Unten. Wir fliegen gleich die Das ist Fasnet Spezial. Ja. Das war ein kleiner Rückblick in die 80er, die Fastnet-Zeit. Könnt ihr ja später noch einen zweiten Teil bringen davor, ha? Okay, ja. Yeah. Signal verloren. Oh, shit! Jetzt wird der Handbetrieb außer Kraft gesetzt. Hey, DJ! Turn it up! Hey!

Cypress Hill. Alles da drin. 20:54 Uhr am Freitagabend. Da überlegt sich der richtige Nachtschwärmer, ob er überhaupt weggeht. Aber heute ist Valentinstag. Well, da hast du auch ein Lied davon zu singen, ne? Mann, ich hasse Valentinstag im Schuhladen. Jede Hausfrau aus dem Viertel kommt reingehüpft und will lila Pumps. Die glauben, das macht sie sexy. Als ob jemand die Schuhe sehen könnte über den quellenden Fleischwülsten ihrer Waden. Ah, das ist eine Katastrophe mit dem Kerl, ha? Kann ich jetzt gehen? Oh, komm, wir gehen nach oben. Was? Nein, es war doch ausgemacht, kein Sex. Das war Ostern. Und was ist jetzt? Valentinstag. Okay. Darf ich dir mal einen Rat? Deine Party. Und der Hunger ist gegessen. Deine Freunde. Euch was rauscht. Kapplöder Scheiß. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Ha, ha, ha.

es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Paul Kalkbrenner und ich sage immer nur Alligator. Okay. Immer freitags von 19 bis 23 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hitradio und da laufen zu 98% solche Songs. So ist es. Radio Dröhnung. Radio Show. Exklusiv auf Radio. The hottest music on the planet. Clear for non-stop continuous music.

Ja, die Phase drückt und drückt und drückt nach Schirmer. Kurz vor halb zehn. Al, was gibt's? Ich fühle mich gut. Du fühlst dich gut? Oh, das kommt selten vor. Hat er wahrscheinlich wieder getankt. Ah ja, das sind mal richtig die starken 90er aus alten Tagen, ne? Was meinst du? Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Football-Star Al Bundy. Ja, ja, wir hatten es von den 90ern hier. Ich bin das Sexsymbol der 90er. Ja, das glaube ich ja so und so nicht, aber egal, lassen wir es mal dahin. Regt mich auf, jetzt fangt er mit mir Streit an, weil ich nicht glaube, dass das da der 90er war. Ja. Komm, erzähl mal. Auf dem ich 4 Touchdowns in einem einzigen Spiel geschafft habe. Kessel Cheerleader, in ausgestopften BHs und kurzen Minirückchen gesungen haben, jetzt oder nie, gib den Ball zu Al Bundy. Jetzt oder nie, jetzt oder nie. Ah, und hier eine Blitzwarnung, der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. I could show you. is a sound of ice. Your body to be alone, shake your body to sing a song. DJ's on the microphone, this is the beat, come on, come on. Ja, und das ist ein besonderer Wunsch vom Dominik Hafner. Er möchte mal Dan Harrow hören. Die doofe Witzecke, ganz klar. Der Mann zieht sich aus und die Frau fragt, was tönt dich mehr? Er fragt die Frau, was tönt dich mehr an? Mein hübsches Gesicht oder mein sexy Körper? Sie? Dein Sinn für Humor. Ein junges Mädchen heiratet einen steinreichen alten Mann. Sehr alt. In der Hochzeitsnacht hebt er seine Hand und zeigt ihr 5 Finger. Donnerwetter, jaucht sie entzückt. Bedeutet das, du kannst 5-mal? Nein, sagt er. Das bedeutet, du kannst dir einen davon aussuchen. Dankeschön. Auf, jetzt machen wir einen gepflegten 80er. 80er Spezial. Stopp! Stopp! Thank you. Sledgehammer. 80er Spitzer. Oh, da gucken wir mal in die Mails rein. Hey Charlie, bitte sende meinem Freund Uwe Nördemann viele liebe Grüße und gute Besserung nach Pforzheim ins Krankenhaus. Gruß Jürgen aus Straubenhardt. Weiterschauen. Hallo Charlie, ich möchte meine Eschbacher Faschingsnarren grüßen und mich mit Joanna. Oh ja, das könnte man vielleicht mal bringen, ne? Grüß Uwe aus Eschbach. Wo ist denn Eschbach? Fragezeichen. Keine Ahnung. hitradio-ohr.de. Das ist die E-Mail-Adresse studio@hitradio-ohr.de. Das kommt dann direkt bei mir hier an. Denn diese Sendung ist ja live. Auf den Freitagabend. Freitag. Oh, das Wochenende. Nichts für schwache Nerven. Time to be crazy. 21.43 Uhr am Freitagabend. Fasseszeit! Jetzt wird der Handbetrieb außer Kraft gesetzt. Wie geil ist das denn? The Dark Side. The Dark Side. Ulalalalalalalalalalalala. Joanna, geboren um Liebe zu geben, verbotene Träume erleben, ohne Fragen an den Morgen. Wie ein Stich ins Herz traf mich dein Blick und ich sah für mich, gab's kein Zurück. Und dein Wunsch flog mir entgegen, doch er machte mich verlegen. Ein Gefühl, das längst verloren schien. Nicht weit von hier, sagtest du wie nebenbei zu mir. Und ich sah in deinen Augen, die zur Schüchternheit nicht taugen, dass du halten wirst, was du versprichst. Mit dem Song von Roland Kaiser. Wir gehen in die Werbung. Bis gleich. Hey. Werbung. Fein hart. Dengel, dengel, dengel, dengel, dengel. Dranbleiben. Die pure Lebensfreude. Ein Hammer nach dem anderen. Es ist ein Rausch voller Glückseligkeit. Keine Angst. Keine Gefahr. Und keine Vernunft kann ihn beenden. Toilet, Musik, Shit, off the Shit, off the Shit, off. Griesheim, Allah! Beim Feuerwehrball sind die Jecken los. Das Motto, Karneval an der Kinzig.

Und zwar Doppeldecker läuft. Sonnenbrille im Club, leider geil, in Klammern. Bestelle deinen Longdrink mit Sonnenbrille auf der Nase und du bekommst deine Bestellung verdoppelt. Ja, wow. Und Party auf drei Floors läuft morgen. Rosa Club, Hip-Hop, Faus Haus, Liner Club, Rock, Pop und 90er und Smokers Tower, Deep House bis Minimal. Ja, super. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow. Willkommen nach Schwärmer. Aufgepasst, die Show beginnt. Charlie ist. Nee, die ist schon lang dran. Genau. Hey, hey, hey. We like the music. We love the disco sound. We like the music. Jetzt haben wir für den Joghurt Club. Joghurt Nüsse Club. Wenn ich meine eigene Schrift wieder lese. Holding it down for the street. Joghurt Nüsse Club bekommt jetzt einen besonderen Wunsch. 3, 2, 1. Also das Namen Joghurt Nüsse Club mit Echo. Joghurt Nüsse Club. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und geh mit mir. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit. Scheißmusik ausstellen! Das ist ja furchtbar! Dann drehst du doch mal richtig auf. Willkommen in der Manege des Wahnsinns. Doppelwopper ist das jetzt hier. Helene Fischer mit Fatal Love. Oh, da müssen wir uns mal unseren Mails hier widmen. Ich bin's, Raphael aus Eckernförde an der Ostsee. Ich möchte alle grüßen, die mich noch kennen. Vor allem Sandra, Rebecca und Gino Wald. Kennt mich noch gut. Mach weiter so. Ja, viele Grüße an die Nordsee. Zwischenzeitlich habe ich meine Schrift entziffert. Joghurt aus Nüssen Club. Aber wie muss ich das verstehen? Joghurt aus Nüssen. Also aus Nüssen haben die Joghurt gemacht. Da ist die Frage, was für Nüsse? Ja.

krass. Hallöle. A broadcasting station. Absoluter Wahnsinn, ne? Eh? Rammstein, Fujis und Martin Garrix. 22.34 Uhr am Freitagabend. Ich finde das so geil. Ist das nicht geil? Sag, dass es geil ist. Das ist sowas von geil. Geil. Leider geil. Die doofe Witze-Ecke. Genau. Zwei Frauen. Frag deine, du, sagst du deinem Mann eigentlich jedes Mal, wenn du einen Orgasmus hast? Darauf die andere. Ach nein, er mag es nicht, wenn ich ihn im Büro anrufe. Ja. Mutti, kaufst du mir Kekse? Hol dir doch welche. Aber Mutti, ich habe dir doch keine Arme, das weißt du doch. Keine Arme, keine Kekse. Das ist wieder hart, hä? Ja, es sind die Loper. Tut mir leid, dass du es dann hören musst. Und die Nüsse haben geschrieben, ich finde den Song nicht. Hier ist der Freitag, hier ist Fasnet. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? Hey! Des Meeres, den Wind, der sich in Palmenblättern wiegt, und spüren Sie den Sand auf Ihrer Haut, während Sie den faszinierenden Sonnenuntergang genießen.

Club in Aachen. Connection complete. Wow! Der coolste Sack auf dem Planeten. Das ist Charlie! Wer ist denn die Schabracke? Wie kommt der hierher? Deine Ausstrahlung wie eine Pressspanplatte. Na klar doch! Einen schönen Tag noch. Freitag. Leider geil. Ja, 22.49 Uhr. Ah, oh Mann, wie die Zeit vergeht nach Tremor. Meine Minuten sind gezählt, aber ich press noch was rein. The music you want, the music you need. You're listening to the sounds. West Coast certified in the blues. Holding it down for the streets. Der durchgeknallte Sender. Oh Mann, das ist ja der Wahnsinn. Your body is sweet. Ooh, yeah. my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no party sleep. Party people, party people, feel your funky. Oh, ich habe noch vergessen hier die Mails. Die Anja, Gruß an meinen Mann Gary. Alles Liebe zum Valentinstag. Absoluter Kult Afrika Bamberta Kraftwerk Beatles Faceless und noch ein paar andere. Oh, da haben wir noch einen Geburtstag durchzusagen. Und zwar die Tanja wollte mich bei meinen Geschwistern und meinem Mann Tobias bedanken für die tolle Überraschung zu meinem 40. Geburtstag. Erl, da hat jemand Geburtstag, du könntest dich auch mal gratulieren. 40. Geburtstag, komm auf. Komm, Erl, zier dich nicht. Die Tanja Isenmann hat Geburtstag, Erl. Ey, Nachtschwärmer, die hat wirklich Geburtstag? Wie alt wird sie? 12? 30? Ich hab doch gesagt 40. Bandys feiern keine Geburtstage. Gut, das hinterlässt unheilbare Gefühlsnarben, aber spart viel Kohle für Geschenke. So. Aber eins kann ich dir sagen, wenn ich Geburtstag habe, dann steigt eine Party. Das kann ich dir nur sagen. Sonst gibt's nämlich richtig Ärger. Aber schminkst dir ab, wir wollen nicht einmal wissen, wann er ist. Oh. Zum Glück hat er keine Freunde, die es uns sagen. Und er kriegt auch keine. Unmöglich. Billig noch mehr. I've never seen a dog who can play. I put my teeth on red again in the wind. And I'm not proud of my day. It was going up down, no post going. All these walls are crazy, play goes dripping in the bathroom. Blood stains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dream. But everybody's like crystal, made back diamonds on your timepiece. Jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We are caught up in your love, but then we'll never be ready. Let me live that fantasy. Ja, meine letzten Minuten. Allen schönen Dank. Schönes Wochenende. Bis kommenden Freitag, Nachtschwärmer. Attention! Original Dope. Mind of Play. Fire about Original Selector. Take me to the matter though. People know just what it's for. Herr auf, verabschiede dich. Gute Nacht, mein Prinz. Dankeschön. Freunde, das war das Ende. Beautiful sight. We are happy tonight. Oh, bitte, kann mich nicht jemand erschießen? 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Fabian Schaffer. Bundesagrarminister Friedrich ist über die Affäre E-Dati gestürzt. Wohl auf Druck der Unionsspitze bot er Kanzlerin Merkel seinen Rücktritt an. Wer ihm nachfolgt, ist noch offen. E-Dati ist untergetaucht, beziehungsweise ganz offensichtlich nur für sehr wenige zu sprechen. Und in Berlin muss ein Minister den Kopf hinhalten für eine Geschichte, die der SPD-Mann E-Dati verursacht hat. Er soll sich fragwürdiges Material besorgt haben, Bilder, die an Kinderpornografie grenzen. Der damalige Bundesinnenminister Friedrich hatte von Ermittlungen gegen E-Dati offenbar ohne konkreten Hinweis auf den Vorwurf erfahren und SPD-Chef Gabriel informiert. Geheimnisverrat, Strafvereitelung, der Druck auf Friedrich als Agrarminister war nun zu groß. Er zieht sich zurück. Aus Berlin, Lea Matschulat. Italiens Regierungschef